Erster Einmann führte mich zum Tempel. Ich sah Wasser unter der Tür. Es kam aus dem Tempel nach Osten. Das Wasser floss südlich vom Altar. Zweiter der Mann führte mich durch das Nordtor. Wir gingen zum Osttor. Dort sah ich Wasser aus der Südwand kommen. Es tropfte langsam heraus. Dritter der Mann hatte eine Messschnur. Er ging nach Osten und maß 1000 Ellen. Dann führte er mich durch das Wasser. Das Wasser reichte bis zu den Knöcheln. Vierter, er maß wieder 1000 Ellen. Dann gingen wir durch das Wasser. Es reichte bis zu den Knien. Er maß noch einmal 1000 Ellen. Das Wasser reichte bis zu den Hüften. Fünfter, er maß noch einmal 1000 Ellen. Jetzt war es ein großer Fluss. Ich konnte nicht mehr hindurchgehen. Das Wasser war zu tief zum Gehen. Man musste schwimmen. Sechster, der Mann fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich zurück. Wir gingen zum Rand des Flusses. Siebter, ich kam zurück zum Fluss. Ich sah viele Bäume. Sie standen auf beiden Seiten des Flusses. Achter, der Mann sagte zu mir, dieses Wasser fließt nach Osten. Es fließt in die Jordan-Steppe. Es kommt zum Toten Meer. Das salzige Wasser wird dann gesund. Neunter, alle Tiere im Wasser werden leben. Es wird viele Fische geben. Das Wasser des Toten Meeres wird gesund. Alles, wohin der Fluss kommt, wird leben. Zehnter, Fischer werden am Fluss stehen. Sie fischen von Engedi bis En-Eglaim. Dort breiten sie ihre Netze aus. Es wird sehr viele Fische geben. So viele wie im großen Meer. Elfter, aber kleine Wasserstellen werden nicht gesund. Sie bleiben salzig. Man braucht sie für Salz. Zwölfter, am Fluss wachsen viele Bäume. Sie tragen gute Früchte. Die Blätter werden nicht welk. Die Bäume tragen immer Früchte. Jeden Monat gibt es neue Früchte. Das Wasser kommt vom Heiligtum. Die Früchte sind zum Essen. Die Blätter sind Medizin. Dreizehnter, Gott der Herr sagt, das ist die Grenze für das Land. Ihr sollt das Land teilen. Die 12 Stämme Israels bekommen es. Vierzehnter, jeder Stamm bekommt Land. Ich habe euren Vätern versprochen. Dieses Land gehört euch für immer. Fünfzehnter, das ist die Nordgrenze des Landes. Sie geht vom großen Meer. Sie geht bis Hetlon. Sechzehnter, die Grenze geht nach Hamat. Sie geht durch Berota und Sibraim. Sibraim liegt zwischen Damaskus und Hamat. Die Grenze geht bis Hazarenon. Hazarenon ist an der Grenze von Hauran. Siebzehnter, die Grenze geht vom Meer bis Hazarenon. Das Gebiet von Damaskus ist weiter nördlich. Das ist die Nordseite. Achtzehnter, das ist die Ostgrenze. Sie beginnt bei Hazarenon. Hazarenon ist zwischen Hauran und Damaskus. Der Jordan ist die Grenze zwischen Gilead und Israel. Die Grenze geht bis zum östlichen Meer. Sie geht bis Tamar. Das ist die Ostseite. Neunzehnter, das ist die Südgrenze. Sie geht von Tamar bis Em-Emeribot. Em-Emeribot ist bei Kades. Sie geht zum Bach Ägyptens. Dann geht sie bis zum großen Meer. Das ist die Südseite. Zwanzigster, das ist die Westgrenze. Das große Meer ist die Grenze. Sie geht bis gegenüber von Hamat. Das ist die Westseite. 21. Ihr sollt das Land teilen. Die Stämme Israels bekommen es. 22. Ihr sollt das Land teilen. Auch Fremde bekommen Land. Sie leben bei euch und haben Kinder. Sie sind wie Israeliten. Sie bekommen Land mit den Stämmen Israels. 23. Ein Fremder bekommt Land. Er bekommt es im Stamm, wo er wohnt. Das sagt Gott der Herr.